in die Wogen gestürzt. Alles ist ein laufender Prozess. Nichts gelangt an sein wirkliches Ende, sondern alles bedingt nur wieder etwas anderes. Und so entfaltet sich immer wieder aufs Neue das gleiche Wechselspiel von systematisch ineinandergreifender Dynamik in der Zeit. Daraus gibt es kein Entkommen, keine Fluchtmöglichkeit. Ebbe und Flut wechseln sich stetig ab. Das Aktive bedingt das Passive und umgekehrt. Wir Menschen haben gelernt, in diese Prozesse einzugreifen und sie zu steuern, in uns selbst, unseren Lebensbedingungen und in der Natur. Innerhalb dieser Prozesshaftigkeit des Lebens in seiner Entfaltung und in seinen Äußerungen vollziehen sich durch die Abhängigkeit und Bedingtheit des Einzelwesens zu seiner Umwelt Lernprozesse, die das Dasein des Einzelwesens in der Welt beeinflussen und es im besten Fall optimal für sein Überleben in der Welt steuern und ausrichten. Diese Lernprozesse schließen den Einzelnen in allen seinen Wesensgliedern ein, manifestieren sich körperlich, geistig und seelisch und bedingen so sein Wachstum und seine Entfaltung. Die meisten dieser Prozesse verlaufen dabei für den Einzelnen unbewusst, wobei unbewusst hier bedeutet, dass sich für das Individuum vordergründige Ereignisse und situatives Geschehen in seiner Umwelt abspielt, in das es involviert und eingebunden ist, während hintergründig in ihm selbst deren Verarbeitung stattfindet, in der Rückbezüglichkeit des Geschehens zu sich selbst. Dies auf mehreren Ebenen, von denen sich nur ein Bruchteil durch die Beobachtung und Reflexion erfassen oder gar steuern lässt. Der Einzelne gerät dabei schon im Verlaufe eines einzelnen Tages oder weniger Stunden immer wieder in die Aktiva und die Passiva, die sich in ihm abwechseln. Das Switchen zwischen aktiver, schöpfender Teilnahme und passiver Hingegebenheit an seine Umwelt stellt hierbei die Grunddynamik von Prozessen jeglicher Art dar, zwischen denen der Einzelne sich in seinem Dasein wiederfindet. Im Laufe seines Lebens macht der Einzelne darüber hinaus einen Prozess der Verstoffwechselung durch. Was im Alltäglichen die Ernährung ist, ist auf das Leben geschlossen ein Kreislauf der Abstoßung und Aneignung von Welt, im Erleben und Durchdringen dieser. Zunächst ist das Einzelwesen kein Einzelwesen, sondern das Kind seiner Eltern, das sich erst aus den Bedingungen und der Beschaffenheit dieser Wirklichkeit, in die es geboren wurde, Stück für Stück herauslöst und dabei seine Eigenheit annimmt, so es sich aus der Eingebundenheit vom Kreislauf seiner Mutter ablöst. Sodann landet es auf eigenen Füßen, lernt und erarbeitet sich zunehmend Klarheit, Regel, Sinn und Bestimmung über die Wirklichkeit. Unentwegt verarbeitet das Einzelwesen dabei Erleben und erwächst dabei mit eigener Erfahrung. Bis zum Erwachsensein erhebt sich der Einzelne immer weiter aus seinem Ursprungsumfeld heraus und löst sich von diesem. Danach beginnt ein neuer Abschnitt, in dem der Einzelne nun sich seine eigene Welt Stück für Stück erschafft und in sie hineinwächst, so er gelernt hat, aus sich heraus und über sich hinaus zu wachsen. Fortwährend findet sich darin die Aneignung und Abstoßung von Welt, in der erworbene Erfahrung abgeglichen und Erleben verinnerlicht wird. Dabei steht der Einzelne in seinem Erleben in wechselseitiger Abhängigkeit mit der Wirklichkeit, in der er sich Fremdes zu eigenem macht und Eigenes für andere zu Fremdem werden lässt, dadurch, dass er Äußerliches in sich aufnimmt und Innerliches aus sich heraus veräußerlicht. Der Erfahrungsschatz der Welt erzeugt aus der allumfassenden Lebenswirklichkeit aller Einzelwesen als Gesamtes, wächst und gestaltet sich hieraus mit zunehmender Dichte und in anhaltender Weise aus der Inklusion, der Vereinnahmung aller Einzelwesen zu einem großen Kreislauf gegenseitiger Verstoffwechselung, also von Fressen und Gefressenwerdens. Der Kontext, in den der Einzelne gebettet ist, löst sich hierin auf. Je mehr er sich im Prozess mit seiner Lebenswirklichkeit veräußerlicht und sich dabei gleichzeitig in zunehmendem Maße unterordnen und fremdbestimmen lassen muss, um sein Überleben in der Welt garantiert zu wissen, ohne dabei jedoch seinem Eigensinn bewahren und entfalten zu können. Das heißt, sein Eigensinn, die erworbene Sprache des Einzelnen, mit ihren kontextuellen Botschaften wird in der Wechselwirkung mit seiner Selbstveräußerlichung von dem größeren Rahmen der Gesamtlebenswirklichkeit der Welt mit steigendem Maße assimiliert, dabei angeglichen und normiert, je kleiner das eigene Ausmaß, die Reichweite des Einzelnen darin ist, also auch je weniger Lebensraum der Einzelne hier prozentual zum Gesamtorganismus einnimmt. Mit steigender Dichte und zunehmender Vermassung von Lebensraum schrumpft also der Einzelne darin auf ein Minimum, demgegenüber er einer Übermacht mit einer Sogwirkung ausgesetzt ist, die ihn in seinem Dasein und in seiner Lebendigkeit immer weiter vereinnahmt. Den Kontext seines Daseins auflöst, ihn erst vereinzelt, fragmentiert und in seinem Eigensinn gegenüber der geltenden und richtenden Norm verallgemeinert. Subjektives Empfinden und Erleben muss sich hierin einer verabsolutierten Objektivität, einem Allgemeinsinn unterordnen und anschließen, um Überleben zu gewährleisten. Die Sprache des Einzelnen erfährt hier also eine Abstraktion und verliert damit ihren Kontext, wo ihr der Lebensraum ihres Entstehens entzogen und ihr zugleich verobjektivierter Sinn injiziert wird. Damit wird lebendige Erfahrung zugleich zu totem, zu austauschbarem und relativistisch aneinandergereihtem Erleben von situativen Gegebenheiten innerhalb eines allgemein akzeptierten und sich fortwährend reproduzierenden Konsens eines systemischen Superorganismus, der damit zugleich eine Zwischenmenschlichkeit erzeugt, die mehr und mehr datiert und situiert und dabei immer weniger kontextualisiert ist. Was nichts anderes bedeutet, als dass sich dem Einzelnen inhärenter Sinn im Erleben von Wirklichkeit immer mehr entzieht und dabei einen Zwiespalt umso deutlicher zwischen Wesenhaftigkeit und Scheinbarkeit, zwischen Menschlichkeit und Automatismus, zwischen Individualität und fragmentierter Isoliertheit, zwischen Wirklichkeit und Realität und zwischen Rückbezüglichkeit und auf sich selbst Zurückgeworfenheit aufklafft, der das Angesicht von Erfahrung und Erleben von Wirklichkeit für den Einzelnen völlig verrückt. Hierin wird ein Ungleichgewicht zwischen aktiv und passiv, Aneignung und Abstoßung, respektive Verstoffwechselung von Welt und Eigenheit und Fremde mit zunehmend sich realisierenden Verlust von inhärentem und kontextualisiertem Sinn erschaffen, das sich in den drei Bereichen im Erleben des Einzelnen derart manifestiert, dass sich in der vollständigen Vereinnahmung und Verobjektivierung des Einzelnen durch den im angeschlossenen systemischen Apparat in seiner zunehmenden Realitätsdichte und der Automatisierung seiner Abläufe und Gegebenheiten ein fortwährendes und steigendes Defizit an Kongruenz entfaltet, das zur psychischen Zersplitterung und dauerhafter Abhängigkeit des Einzelnen von äußerlicher Eingebung von Sinn führt, der ihm im Prozess der Assimilation von Welt entrissen worden ist. Das bedeutet, dass dem Realitätserleben des Einzelnen beständiger Mangel anhaftet, dass sein Erleben immer weniger Berührungspunkte mit der Wirklichkeit aufweist, zugleich aber doch in seiner Dichte und seinem Sinn verabsolutiert ist. So muss im Einzelnen eine beständige Sehnsucht nach Reizen bestehen, die trotz der Flut doch nicht gedeckt werden kann, um zugleich im Prozess sich selbst reproduzierender Scheinrealitäten nicht unterzugehen, erhöht sich der Druck auf den Einzelnen, der Gestalt, dass er sich zunehmend auf allen Ebenen seiner Lebenswirklichkeit selbst veräußert und anpasst, indem er beständig verfügbar, beständig offen und der Vereinnahmung durch das systemisch-zwischenmenschliche Geflecht zugewandt ist, ohne dabei jedoch seinen aufklaffenden Mangel und den Zwiespalt, den jegliches Erleben in der Selbstreferenzialität seiner psychischen Struktur hinterlässt, decken zu können. In der Vermassung und damit der Abhängigkeit des Selbstwertes des Einzelnen vom Vorhandensein, von Bestätigung und Wahrgenommenheit von anderen, wird der Einzelne also auch von außen in seiner aktiver und passiver reguliert, indem er einerseits mehr und mehr der passive Erlebende von sich ihm eine impfende Realität ist, andererseits diesem Reizerlebensdruck aber in seiner Aktiva standhalten muss, um für sich Boden unter den Füßen zu gewinnen, um sich selbst behaupten zu können, was hier jedoch völlig abstrahiert und nicht unmittelbar, sondern nur innerhalb der vorgelebten Komplexität noch, von der Seinswesenheit jedoch völlig verrückten Sinn in sich selbst darstellt, dem er stetig nachjagen muss. Jegliche natürliche Rhythmen sind hierbei verdreht und durcheinander gebracht. Wobei in der Verstoffwechselung von Welt gleichzeitig alles maximal miteinander vermischt wird, wodurch innerhalb des systemischen Apparates erst dieses psychotische Netz zwischenmenschlicher Abhängigkeit voneinander entsteht, in dem der Vereinzelte nun mit Haut und Haaren gefangen ist. Eigenes wird darin in der Selbstveräußerlichung im Laufe sich steigernder Verobjektivierung und Assimilation zu Fremdem, das sich ununterscheidbar mit anderen vermischt und einen zwar dichten und undurchdringlichen Realitätserleben Platz macht, in dem alle auch wirklich eins sind, jedoch nur in rein abstrahierter Form bei zugrunde liegender Fangenheit in der so entstandenen Blase zwischen menschlicher Scheinrealität. So, dem Boden unter den Füßen entzogen, muss der Einzelne in seinem Sinnerleben, dem Gefühl für sich selbst und der ihm zugrunde liegenden Wirklichkeit immer mehr verarmen, dabei aber psychisch zugleich mit unzähligem totem Erleben indoktriniert sein, das ihn bis in seine Körperlichkeit hinein vollständig vereinnahmt, in einem Netz zu existieren, das ihn all seiner ursprünglichen Lebendigkeit beraubt und nur lose und verworrene Fäden eines gigantischen Datenknäuels in ihm zurücklässt, auf das er ohne wirklichen Halt der in der hier entstandenen Bindungs- und Beziehungslosigkeit voneinander fremd gewordenen Einzelnen verloren gegangen ist, nur noch in ein schwarzes, reißendes Meer als negativ der erschaffenen Lichthölle-Welt zurückstürzen kann, indem er in dessen neuronal überfluteten Wogen ertrinken wird, wenn ihm künftig alle Handlungsebenen abgeschnitten nur noch die Potenziale und digitalen Weiten als reine Existenzmöglichkeiten verblieben sind, in denen alle Klarheiten längst beseitigt, zerrissen und in sich verbrannt worden sind.